Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich? Über mich gibt es nicht viel zu sagen. Wie wir alle bin ich Hirte. Seit Generationen ziehen wir mit unseren Herden umher. Das Leben ist hart. Es gibt kaum noch Weideflächen im Norden. Wir kämpfen ums Überleben. Das macht die Verständigung mit den Sesshaften hier nicht einfacher. Wollen Sie sonst noch irgendwas wissen? Wenn du ihn über den netten Mr. Dyke befragen willst, wähle Track 28. Wenn du ihn über den merkwürdigen Mr. Hassan befragen willst, wähle Track 29. Wähle jetzt den gewünschten Track.